Im April 1996 bezeichnete der damalige niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder die Kürzungspläne Helmut Kohls übrigens als einen Raubzug. Er könne sich, sagte er, keinen sozialdemokratischen Ministerpräsidenten vorstellen, der einer Kürzung der Arbeitslosenhilfe, des Krankengeldes oder der Aufweichung des Kündigungsschutzes zustimmt. Nachdem die Regierung Kohl Mitte 1996 den Entwurf zum Arbeitsförderungsreformgesetz präsentiert hatte, in dem stand, dass ein Arbeitsweg von bis zu 3 Stunden zumutbar sei, dass Arbeitslose regelmäßig ihre Eigenbemühungen nachweisen müssten und dass nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit ein neuer Job mit einem Nettoeinkommen in Höhe des Arbeitslosengeldes zumutbar sei, standen in Bonn 350.000 Demonstranten auf der Straße. Ungefähr zur gleichen Zeit schaffte der Präsident der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, das soziale Sicherungsnetz der USA weitgehend ab. Er strich die Zahlungen an arme Kinder und begrenzte den Zeitraum des Anrechtes auf Sozialhilfe auf 5 Jahre. Wer wegen Drogendelikten vorbestraft war, verlor jeglichen Anspruch auf Geld vom Staat. Clinton nannte es die Befreiung der Armen aus der Abhängigkeit.